Kundgabennummer 4804 vom 28.12.1949. Mühseliger Weg nach oben. Irdische Entlohnung. Was euch zu eurem Heil gereicht, das ist euer Lebensschicksal. Die Erziehung eines Menschen zum Gotteskind wird immer ein Leidensweg sein, der mir zugewandten Willens gegangen werden muss bis zum Ende, auf dass ich es dann aufnehmen kann in mein Reich, auf dass ich es ziehen kann an mein Herz, um ihm seine Treue zu entlohnen. Und so müssen auch Seelen des Lichtes diesen Weg gehen, soll ihre Verkörperung auf Erden den Erfolg zeitigen, um dessen Willen sie die Verkörperung eingegangen sind. Ein Erdenleben ohne Drangsal und Leid verringert auch die Ausreifungsmöglichkeiten und ist nur denen beschieden, die keine Anstalten machen, geistigen Reichtum zu sammeln. Die also nur irdische Ziele anstreben, sich meinem Gegner verschreiben, der ihnen weltliche Unterstützung gewährt, um ihre Seelen nicht mehr zu verlieren. Beneidet darum niemals Menschen, denen alles gelingt, die irdisch im Wohlleben schwelgen und wenige Prüfungen zu erdulden haben. Wisset, dass ihre Seelen von Beginn ihrer Verkörperung bis zum Ende fast keinen Fortschritt erzielen, dass sie wohlleben, doch dem geistigen Tode verfallen sind, dass sie also gleichsam auf Erden schon den Lohn empfangen für Taten, die nicht die Liebe als Antrieb hatten, die aber den Mitmenschen geholfen haben in ihren Nöten. Nichts bleibt den Menschen ungelohnt. Doch wehe, wenn nur irdischer Lohn gewährt wird. Armselig werden die Menschen nach ihrem Tode ins Jenseits eingehen. Und groß wird dort ihre Not und Finsternis sein. Duldet alles, was euch auferlegt wird, und vermehret eure geistigen Güter, wenn irdische Not euch drückt, auf dass ihr im geistigen Reich entlohnt werdet und dort nicht zu darben brauchet. Und wisset, dass nur ein dornenvoller Weg euch zum Ziel führt, dass es der rechte Weg ist, der mühselig und steil aufwärts führt. Und so der Weg eben ist, bittet um einen schnellen Aufstieg, um Kraft, jeden noch so beschwerlichen Weg gehen zu können. Und sehet nicht voller Neid auf jene, die sich ihres Erdenlebens erfreuen können. Denn sie sind dereinst zu bedauern, während euch noch der gerechte Lohn winkt, den ich selbst euch gewähre, so ihr in mein Reich eingegangen seid. Amen.